habt ihr Glück gehabt. Statt 8 Kant Eisen nehm ich das Textblatt, das ich hier gut beschmier. Ich lege mich ab, führ ich den Stift über das Papier. It's me, Dark GMC, ich lasse nie Gnade vor Recht walten. Ich fang nicht an, Haare zu spalten. Ich scheiß drauf, was andere von mir halten. Ich gehöre im Rap-Biss, noch lang nicht zu den Alten. In meinen Texten das blanke Entsetzen, keine schön gemalten Lügen, rhetorische Schachzügen in Politikermanie. What's up, Master der Wortkategorie Deutsch-Lyrik. Ins Dark GMC, finstere Magie für das Konsumentenmaß wie sie. Bei mir braucht man schlicht nicht zwischen den Zeilen zu lesen. Jeder Vers übermittelt sein wahres Wesen. Meine Art ist euch zu hart, mag ich nur mein Filet. Ich bringe das, was ich sehe, und das Leben tut weh. Hinterlässt Spuren und fordert Seeleneinheiten als Gebühren. Jeder Tag lässt uns spüren, wie zerbrechlich wir sind, wie blind die Zeit verrinnt. Draufgetrimmt, dass man's kaum noch wahrnimmt. Geblockt, ausgenockt, ausgestoppt, stocksteif. Kaum einer begreift, dieses Leben betrifft jeden. Wir hängen an unsichtbaren Fäden, wir reden von Garten Eden, von der Hölle auf Erden. Bevor alles besser wird, muss erst alles schlechter werden. Mann, habt ihr Glück gehabt. Statt 8 Gramm Eisen nehm ich das Textblatt, das ich hier im Hut beschmier. Ich rege mich ab, führ ich den Stift über das Papier. Mann, habt ihr Glück gehabt. Statt 8 Gramm Eisen nehm ich das Textblatt, das ich hier im Hut beschmier. Ich rege mich ab, führ ich den Stift über das Papier. Scheuklappen runter, auch wenn ich die Realität sehe, sie bringt mich nicht unter die Erde. Bevor ich sterbe, verderbe, hinterlasse ich diese Zeilen als Erbe. Wacht auf, steht auf, sonst geht ihr kampflos drauf. Kämpfe für deine Existenz, kämpfe für dein Recht, für das, was du denkst. Keiner wird es für dich übernehmen, dein Leben für dich leben. Du musst die Niederschläge erleben, um in dich einzudringen, um dich selbst einzunehmen. Kennst du deinen Feind nicht, kannst du ihn nicht bezwingen. Glaube mir, der Feind in dir verteidigt sein Revier. Erkennt dich, begleitet dich ständig, erkennt dich wie ich meine Texte auswendig. Mann, habt ihr Glück gehabt. Statt 8 Kant Eisen nehm ich das Textblatt, das ich hier gut beschmier. Ich rege mich ab, führ ich den Stift über das Papier. Mann, habt ihr Glück gehabt. Statt 8 Kant Eisen nehm ich das Textblatt, das ich hier gut beschmier. Ich rege mich ab, führ ich den Stift über das Papier.